Fleisch ist mein Gemüse. Warum greifen Philosophen am Konferenzbuffet nicht zum Mettbrötchen? Sie fürchten das scharfe Urteil der Kollegen. Vor allem unter den Ethikern finden sich viele Vegetarier, die gute Argumente gegen Fleischverzehr haben. Wer ein Schnitzel bestellt, gibt damit immer auch ein moralisches Urteil ab, wie Tiere darf man essen oder das Leid von Tieren geht mir nicht nahe. Beim Fleisch kommt alles zusammen. Moral, Politik und Lebensführung. Wer Fleisch aus moralischen Gründen ablehnt, ist unter anderem von universeller Fürsorge angetrieben, einem Prinzip, das wir auch auf Tiere ausdehnen können. Wer Tiere tötet, verkürzt ihr Leben und fügt ihnen damit Leid zu, selbst wenn sie bei der Schlachtung nicht subjektiv leiden müssten, was oft noch hinzukommt. Zugleich ist die Herstellung von Fleisch mit einem erhöhten Verbrauch an Wasser und Getreide verbunden, die in den armen Regionen der Erde knapp sind. Ein Kilo Rindfleisch hat etwa 15.000 Liter Wasser verbraucht, bis es auf dem Tisch landet. Bei einem Kilo Kartoffeln sind es nur 100 Liter. Also spielt beim Fleischverzehr auch das Prinzip Fairness eine Rolle, gerade mit Blick auf den Ressourcenverbrauch und auf die Rechte zukünftiger Generationen. Und es geht bei Fleischkonsum immer auch um Umweltschutz, was Fürsorge für die Biosphäre und Reinheitsgedanken aktiviert. Das Prinzip Reinheit schließlich kann auch aus purem Selbstschutz ausschlaggebend für Fleischverzicht sein. Zumindest einer aktuellen Untersuchung zufolge schädigt der Verzehr von rotem Fleisch auf Dauer die Gesundheit, auch wenn solche Studien oft hoch umstritten sind. Mehrere emotionsbasierte moralische Prinzipien legen also gerade den progressiven Konsumenten nahe, Vegetarier zu werden. Überraschenderweise entwickeln viele Menschen, die aus Gründen der Fürsorge oder Fairness Vegetarier sind, nach einiger Zeit sogar eine erhöhte Ekelempfindung beim Anblick und Geruch von Fleisch. Wie früher in Europa gilt Fleisch jedoch in vielen Ländern der Welt als Statussymbol der Oberschicht. Gerade in diesen Ländern ist Fleischkonsum ein Zeichen von Freiheit –